Sache ist es hier, ey. Ja, ganz genau. Toll, ne? Oh, wir springen alle durch. Ja, spitzenmäßig ist das hier. Das ist so toll wenn hier. Immer nur mal einer spricht. Ja, das ist ganz hallo, spitze, hallo. Ja, ganz spitze alles. Total klasse. Hallo, Tino. Das ist so gut hier. Das ist ja aber spitze hier, das ist das Abfahrt hier und das ist ja alles gut hier. Ja, das ist ja auch gerade das Schöne hier. Das ist ja auch gerade wunderbar alles. So, nochmal. 1, 2, 3. Das ist aber wunderbar hier, ist das toll hier. Das ist schön hier, das ist super hier. Das ist doch so gut. Das ist ganz alleine gesetzt. Das ist aber gut hier, das ist ja spitze hier. So, 1, 2, 3. Das ist aber spitze hier. Das ist ja wunderbar. Wunderbar. Hier ist das gut hier. Das ist richtig gut. Das ist total spitze. Ist das. Das ist toll, ist das hier. Wahnsinn. Das geht hier ab für eine Mark hier. Oh Mann. Ich darf gar nicht mehr morgen denken. Ich muss morgen wieder zum Bund. So, Achtung. Ja, der Urlaub ist aber jetzt spitze. Ich muss und jetzt das ist aber toll, das ist aber toll, das ist aber spitze. Ich verstehe hier ab und alles gerne mag. Und Bund ist geil. Pass auf, ich verabschiede mich mal. Hier steht noch jemand neben mir, der möchte auch mal rein. Ne? Wo bist du? Ja, was vor? Nein, er will doch nicht. Tut mir leid, ich möchte mich mal fragen. So, Achtung. 1, 2, 3. Das ist aber toll, aber spitze hier. Das ist aber echt gut hier und alles fährt ab. Alles wunderbar. Hier ist wunderbar. Das ist ja herrlich. Ich bin doch da begeistert. Wunderschön. Ja, wunderschön. Kannst du gut sehen. Kannst weiter. Danke. Das haben schon viele gesagt. 1, 2, 3. Ist das toll, ist das wunderbar hier. Das ist aber so spitze. Ich finde das ja alles so spitze und es ist wunderbar. Das geht total ab und das kostet nur einen Mark. Ja, ich meine, davon sollten wir irgendwie ein Lied machen oder so. Das machen wir irgendwie so aus einer Disco-Version und eine Techno-Version und eine Rap-Version und so weiter. Das vermarkten wir alles. Nummer 1, das ist der Kabel vom Team hier. Jetzt kommt die Musik, ja, das wurde abgefahren hier. So, 1, 2, 3. Das ist aber spitze hier, das ist aber toll. Das ist wahnsinnig, das ist alles gut hier. Das ist spitzmäßig hier, das ist toll. Ja, wunderbar. Und wir haben schon wieder einen neuen Kandidaten hier bei uns im Rateteam. Willkommen, wer sind Sie denn? Marco. Marco? Ja, Markus. Ja, wir hatten uns irgendwann ja schon unterhalten. So. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Aber dann hat man ja immer nur wieder die Hälfte verstanden, weil irgendwie da irgendwer anders da labert und... So, 1, 2, 3. Das ist aber spitze hier, wunderbar. Das ist echt toll. Es fährt ab und das kostet alles für eine Mark hier. Ja. Ja. Geht ab für eine Mark. Ja, da kann man sich ja mit einem entscheiden. Dann können wir auch mitmachen. Ja, hallo. Jo, und gleich ist für mich auch Schluss hier, dass der Gelbe... Jetzt nochmal ganz schnell. Der weiße Balken, der wird immer kleiner und immer kleiner. Jetzt nochmal ganz schnell. 1, 2, 3. Nein, das ist aber spitze hier, das ist aber toll hier. Das ist aber super, das ist alles nur für den Park. Was machst du? Ich fantastico. Oh, bei mir blinkt er schon. Guten Abend. Guten Nacht. Und das Licht. Ja, wenn du es schaffst, geh mal Telefonnummer durch. Ja, gut, das ist die 05407. So, jetzt nochmal auf 1, 2, 3. 07? Das finde ich ja, echt spitze. Richtig. Das ist alles super hier. 5, 9, 3, 4, 6. 5, 9, 3, 4, 6. Genau. Dann gehe ich erstmal hier aus der Leitung raus hier und alle Leute, die hier noch anrufen wollen, gleich können hier ich wünsche allen hier einen schönen Abend oder beziehungsweise einen schönen Sonntag. Und es soll ja morgen wieder auch tierisch heiß werden und so weiter. Ne? Jetzt nochmal. Bis dann, Muster bleiben. Halt, halt, halt. 1, 2, 3. Das ist aber super hier, ja. Bitte hier und alles, was man mag. Telefon zurück.